dass seine erneute Mission im Stift unter einem anderen Vorzeichen stand, zeigte ihm die etwas veränderte Haltung der Würdenträger des Klosters, namentlich des Abtes. Sie war unvermindert freundlich, aber um einen spürbaren Grad respektvoller. Josef war nicht mehr der junge Gast ohne Rang, gegen den man aus Wohlwollen für seine Persönlichkeit artig ist. Er wurde jetzt eher wie ein höherer kastalischer Beamter empfangen und behandelt. Bei Pater Jakobus allerdings konnte er keine Änderung des Verhaltens entdecken. Ihr seid große Gelehrte und Ästhetiker, ihr Kastalier. Ihr messet das Gewicht der Vokale in einem alten Gedicht und setzt seine Formel zu der einer Planetenbahn in Beziehung. Das ist entzückend, aber es ist ein Spiel. Ein Spiel ist ja auch euer höchstes Geheimnis und Symbol, das Glasperlenspiel. Ich will anerkennen, dass ihr den Versuch macht, dies hübsche Spiel zu so etwas wie einem Sakrament zu erheben. Oder mindestens zu einem Mittel der Erbauung. Aber Sakramente entstehen nicht aus solchen Bemühungen. Spiel bleibt Spiel. Sie meinen, Pater, es fehle uns das Fundament der Theologie? Ach, von Theologie wollen wir gar nicht reden. Davon seid ihr noch allzu weit entfernt. Es wäre euch schon mit einigen einfacheren Fundamenten gedient, mit einer Anthropologie zum Beispiel, einer wirklichen Lehre und einem wirklichen Wissen vom Menschen. Ihr kennt ihn nicht, den Menschen, nicht seine Bestialität und nicht seine Gottesbildschaft. Ihr kennt bloß den Kastalier, eine Spezialität, eine Kaste, einen aparten Züchtungsversuch. Dass Knecht in diesen Stunden das denkbar günstigste und breiteste Feld eingeräumt bekam, den Pater für Kastalien zu gewinnen und vom Wert einer Bundesgenossenschaft zu überzeugen, war ein außerordentlicher Glücksfall für seine Mission. Es war Knecht damit zugleich aber auch eine Situation geboten, die ihn schon bald so etwas wie Gewissensskrupel empfinden ließ. Denn es wollte ihm beschämend und unwürdig erscheinen, wie ihm da der verehrte Mann vertrauensvoll sich hingebend gegenüber saß oder mit ihm den Kreuzgang hinab und hinauf wanderte, während er das Objekt geheimer politischer Absichten und Geschäfte war. Knecht sann bereits über die Form nach, die er seiner Demaskierung zu geben habe, als ihm der Alte zu seiner Überraschung zuvorkam. Lieber Freund, wir haben da wirklich eine höchst angenehme und, so hoffe ich, auch fruchtbare Art des Austausches erfunden. Für mich kam das gerade zur richtigen Zeit, denn ich beginne zu altern und hätte mir eine bessere Kur und Auffrischung, als unsere Stunden sie sind, gar nicht ausdenken können. Aber erlauben Sie einem alten Praktiker dennoch eine Frage. Bis vor kurzem, bis zu Ihrem neulichen Urlaub nämlich, glaubte ich feststellen zu können, dass Ihnen der Sinn und das Ziel Ihrer Anwesenheit bei uns keineswegs vollkommen klar sei. Habe ich richtig beobachtet? Kurz, wie lautet also Ihr jetziger Auftrag? Ach, wie recht Sie haben. Aber während Sie mich mit Ihrer Frage erleichtern, beschämen Sie mich auch, indem Sie mir zuvorkommen. Seit einer Weile schon überlege ich, wie ich unserem Verhältnis Klarheit geben könne. Ich wollte nichts als uns beiden einen Schritt vorwärts helfen. Die Lauterkeit Ihrer Absichten bedarf keiner Versicherung. Wenn ich Ihnen zuvorgekommen bin und damit nichts herbeigeführt habe, als was auch Ihnen erwünscht schien, ist ja alles gut. Als er Knecht noch immer etwas betreten sah, lachte er hart auf. Wir sind zwei Diplomaten. Deren Beisammensein ist stets ein Kampf, auch wenn er freundschaftliche Formen hat. In unserem Kampf nun war ich momentan im Nachteil. Das Gesetz des Handelns war mir entschlüpft. Sie wussten mehr als ich. Jetzt ist das also ausgeglichen. Der Schachzug ist geglückt. Für jeden Betrachter hat Josef Knechts Laufbahn und Aufstieg etwas ungewöhnlich Glänzendes, Rasches, scheinbar Müheloses. Und man kann von jener Zeit seines Lebens wohl versucht sein zu sagen, er hat großes Glück gehabt. Glück aber hat weder mit Ratio noch mit Moral etwas zu tun. Es ist etwas seinem Wesen nach Magisches. Der naive Glückliche, der von den Feen beschenkte, von den Göttern verwöhnte, ist kein Gegenstand für die rationale Betrachtung und somit auch nicht für die biografische. Er ist Symbol und steht jenseits des Persönlichen und des Geschichtlichen. Dennoch gibt es hervorragende Menschen, aus deren Leben das Glück nicht wegzudenken ist. Bestehe es auch nur darin, dass sie und die ihnen gemäße Aufgabe tatsächlich geschichtlich und biografisch einander finden und treffen, dass sie nicht zu früh und nicht zu spät geboren wurden. Zu ihnen schien Knecht zu gehören. Und so verwundert es auch nicht, dass es Knecht gelang, den Pater Jakobus dazu zu bewegen, dass er in einem kurzen Schreiben an die kastalische Ordensleitung sein Ja-Wort in der bewussten diplomatischen Frage gab.